Erster im 9. Jahr von König Zedekia kam Nebukadnezar. Er war der König von Babel. Er kam mit seiner ganzen Armee nach Jerusalem. Sie umzingelten die Stadt. Zweiter im 11. Jahr von Zedekia brachen sie die Stadtmauer auf. Das war im 4. Monat, am 9. Tag. Dritter, dann kamen alle wichtigen Männer vom König von Babel. Sie setzten sich an das Mitteltor. Das waren Nergal-Sarezer, Samgar-Nebo und Sarsechim. Auch andere wichtige Männer waren dabei. Vierter, König Zedekia und seine Soldaten sahen sie. Sie flohen in der Nacht aus der Stadt. Sie gingen durch ein Tor beim Königsgarten. Dann zogen sie weiter in Richtung Araba. Fünfter, die Soldaten der Chaldäer jagten ihnen nach. Sie holten Zedekia in der Wüste bei Jericho ein. Sie nahmen ihn mit zu König Nebukadnezar. Das war in Ribla, in Hamat. Dort sprach der König sein Urteil über ihn. Sechster, in Ribla ließ der König von Babel Zedekias Söhne töten. Zedekia musste zusehen. Der König von Babel ließ auch alle wichtigen Männer Judas töten. Siebter, Zedekia machte er blind. Er legte ihn in Ketten. Dann brachten sie ihn nach Babel. Achter, die Chaldäer verbrannten den Palast des Königs. Sie verbrannten auch die Häuser der Menschen. Sie rissen die Mauern von Jerusalem nieder. Neunter, Nebusa-Adan war der Hauptmann der Wachen. Er nahm die restlichen Menschen mit nach Babel. Das waren die Leute, die in der Stadt geblieben waren. Auch die, die zu den Babyloniern gegangen waren. Zehnter, aber Nebusa-Adan ließ einige arme Leute in Juda. Diese Leute hatten nichts. Er gab ihnen Weinberge und Felder. Elfter, König Nebukadnezar gab einen Befehl über Jeremia. Er sagte es Nebusa-Adan, dem Hauptmann der Wachen. Zwölfter, holt Jeremia. Kümmert euch gut um ihn. Tut ihm nichts Böses an. Macht, was er euch sagt. 13. Nebusa-Adan, Nebus-Asban und Nergal-Sarezer wurden geschickt. Alle wichtigen Männer vom König von Babel schickten sie. 14. Sie holten Jeremia aus dem Gefängnishof. Sie gaben ihm Gedalia. Gedalia war der Sohn von Ahikam. Ahikam war der Sohn von Schafan. Gedalia brachte Jeremia in den Palast. Jeremia blieb dann bei den Menschen. 15. Jeremia war im Gefängnishof. Dort sprach Gott zu ihm. 16. Geh und sprich zu Ebed-Melech, dem Äthiopier. Gott, der Herr Israels, sagt, meine Worte über diese Stadt werden wahr. Es sind Worte des Unglücks, nicht des Guten. Du wirst sehen, wie sie geschehen. 17. Aber ich werde dich an diesem Tag retten, sagt Gott. Du wirst nicht in die Hände der Männer fallen, vor denen du Angst hast. 18. Ich werde dich entkommen lassen. Du wirst nicht durch das Schwert sterben. Du wirst dein Leben retten. Das ist, weil du mir vertraut hast, sagt Gott.